Gut, dann sage ich mal ganz kurz, was ich gemacht habe. Ich habe überlegt, also wie kann ich mich dem Thema Äthiologie der Depression nähern und habe entschieden, dass ich das zunächst mal vom Begriff der Depression her mache. Weil ja, wenn man quasi nach der Ursache von irgendwas fragt, dann braucht man ja sowas wie einen Gegenstand, auf den man sich bezieht. Und von diesem Punkt aus habe ich dann erstmal einige wissenschaftstheoretische Überlegungen angestellt oder zusammengeführt, wo es darum geht, wie ist eigentlich überhaupt das Verhältnis von Begriff zur Wirklichkeit. Also es sind halt so Fragen der Erkenntnistheorie im weitesten Sinne. Es gab ja, also als die Wissenschaftstheorie anfing, oder auch die Wissenschaftsphilosophie, der frühe Positivismus sagt ja vielleicht einigen etwas, ging es halt zunächst erstmal darum, dass Wissenschaft in dem Moment wirklich rational und modern wurde, laut der gängigen Meinung, als eben Beobachtungstatsachen sozusagen systematisch in den Erkenntnisprozess mit einbezogen worden sind. Also als man sozusagen alte Autoritäten wie Kirche oder sowas in Frage gestellt hat und irgendwie auf Beobachtung und Erfahrung verwiesen hat, um das systematisch zu widerlegen. Also die frühen physikalischen Experimente Galileis oder so, das sind eben so Beispiele dafür. Und die Leute, die frühen Positivisten waren, halt diejenigen, die das versucht haben zu formalisieren. Die also gesagt haben, gut, wir beschränken uns nur auf das, was wir beobachten können, und von da aus versuchen wir dann sozusagen Theorien über die Wirklichkeit zu gewinnen. Genau, August Comte ist da so ein Name, der das formalisiert hat. Genau. Zusammenfassend also, ausgehend von unbestreitbaren Tatsachen setzen in der Wirklichkeit, also meinetwegen, ich sehe das und das zur Zeit, blablabla, soll dann logisch sauber verallgemeinert werden und dann folgt man zu oberen höchsten Prinzipien. Also man beobachtet meinetwegen ganz oft, dass Äpfel fallen oder so, und dann versucht man eben daraus eine allgemeine Theorie zu machen. Was dann aufgetaucht ist, ist das Induktionsproblem. Ist das ein Begriff, was das Induktionsproblem ist? Oder soll ich das nochmal sagen? Oder ist das okay? Ich sag's nochmal. Sag ich nochmal, okay. Genau, also formallogisch gesprochen ist das Induktionsproblem, dass der Schluss, ein Induktionsschluss nie sicher ist, weil er über die Prämissen hinausgeht. Also wenn ich ganz viele Einzelbeobachtungen habe und daraus ein allgemeines Gesetz mache, dann heißt das nicht, dass nicht irgendwann eine Beobachtung auftauchen kann, die diesem allgemeinen Gesetz widerspricht. Das heißt, ich kann noch so viel beobachten, es kann immer sein, dass irgendwann irgendwo was auftaucht, was dem widerspricht. Und daraus kommt man nicht so richtig raus. Und wer versucht hat, da rauszukommen, ist Karl Popper mit seinem Falsifikationismus. Der sollte ja aus dem Studium, aus dem Psychologiestudium zumindest auch allen bekannt sein. Der meinte, okay, wir können daraus zwar keine sicheren Schlüsse ziehen, aber wir können, also die Einzelbeobachtungen können aber mit den allgemeinen Theorien in Konflikt geraten. Das heißt, wir können nie von sicherer Verifikation sprechen, dass irgendwas sich bewahrheitet hat, aber wir können sagen, die Theorie ist erstmal bewährt, solange bis irgendwas Gegensätzliches auftaucht. Genau, ich mache das jetzt mal ein bisschen kürzer. Und was dann auch nochmal als Problem aufgetaucht ist, ist die Tatsache, dass Beobachtungen, also das Problem hatte Popper ja auch noch, genau wie die klassischen Positivisten, dass Beobachtungen immer Beobachtungen im Lichte einer Theorie sind. Dass man also nie einfach etwas beobachtet, sondern dass man auch immer schon Vorwissen hat, um etwas zu beobachten. Und Thomas Kuhn zum Beispiel hat darauf hingewiesen, der meinte, es gibt halt immer so ein unhinterfragtes Vorverständnis, was man immer schon hat, bevor man irgendwas beobachtet. Und das selber, dieser Kern, dieser theoretische Kern, kann dann selber erstmal gar nicht mehr hinterfragt werden im normalen Forschungsprozess. Also der Einzelforscher, der seine Forschung betreibt, der kann das gar nicht unbedingt hinterfragen. Und genau das hat mich dann zur Funktion von Grundbegriffen geführt. Also Grundbegriffe sind ja sowas wie in der Psychologie zum Beispiel, das kennt ihr vielleicht auch aus der Einführung in die kritische Psychologie von Moritz Markert, sowas wie Reiz, Reaktion, Persönlichkeit, das sind so gewisse Grundbegriffe, die mich also die Welt schon immer in einem gewissen Licht sehen lassen. Und insofern kann man gewisserweise sagen, mit Bernd Labich, der macht hier Politik zum Beispiel, der hat in seinem Buch geschrieben, dass Begriffe wissenschaftliche Begriffe in gewisser Weise sowas wie Netze sind. Und wenn ich die auswerfe, dann kann ich damit einen bestimmten Teil der Wirklichkeit einfangen, je nachdem, wie grob oder wie fein das Netz ist. Als Beispiel, also wenn ich mir zum Beispiel Arbeitslosigkeit angucke und das auf individueller Ebene beschreibe und dann die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf Menschen beschreibe, meinetwegen, die ziehen sich sozial zurück oder sowas, dann habe ich da gewisse Begriffe, in denen ich das beschreibe. Was mir dann entgeht, ist zum Beispiel Arbeitslosigkeit als strukturelles Problem kapitalistischer Verhältnisse zu betrachten. Das geht ja nicht mehr, weil mir dafür dann die Begriffe fehlen, gewisserweise. Also kann man sagen, dass Grundbegriffe in gewisser Weise eine gegenstandskonstituierende Funktion haben. Genauso wie der Begriff psychische Störung in gewisser Weise, also da ist schon etwas drin, ein theoretischer Kern, der mich von vornherein bestimmte Probleme, die Menschen haben in der Welt, als eben eine psychische Störung betrachten lassen. Also da stecken schon ganz viele theoretische Annahmen hinter. So viel erstmal dazu. Was ich dann gemacht habe, ist mir die Geschichte des Depressionsbegriffes anzugucken, vom alten Griechenland, der Melancholiebegriff, die Ethologie der Säfte, die es da gab, also die Humoralpathologie, dann über die Auseinandersetzung zwischen Somatikern und Psychikern im 19. Jahrhundert, also als quasi dann die moderne Psychiatrie entstand, als die Wissenschaft von der Seele vernaturwissenschaftlicht wurde. Und genau, das. Dann bin ich letztendlich zum modernen Depressionsbegriff im ICD-10 und DSM-4 gekommen. Und habe da dann ein paar historische Entwicklungen zusammengetragen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass dieser moderne Depressionsbegriff entstanden ist. Da gibt es einige sehr interessante Artikel. Der größte Sprung passiert ja zwischen dem DSM-2 und dem DSM-3. Also besonders für die Ethologiefrage ist es sehr interessant, weil da im Prinzip, also im DSM-2 war quasi die Neurose nach Freud noch die Kernkategorie, der Kernbegriff. Und da waren auch immer dann gleich ethologische Annahmen mit drin, in dem Sinne, dass verdrängte Ängste zum Beispiel, dass diese Symptome produzieren. Und was im DSM-3 ja passiert ist, dass man versucht hat, sozusagen eine ethologiefreie, theoriefreie Klassifikation zu erstellen. Und das hat natürlich einmal der Grund dafür war natürlich einmal, dass man sich auf irgendwas einigen musste und dass man gesagt hat, so das Deskriptive ist erstmal der kleinste gemeinsame Nenner. Aber es haben auch ganz viele politische Machtkämpfe eine Rolle gespielt. Also als kleine Anekdote zum Beispiel die American Psychiatric Association, die wollte ursprünglich einen medizinischen Krankheitsbegriff etablieren mit ganz klaren ethologischen Annahmen. Ist eine medizinische Krankheit, hat somatische Ursachen. Die andere APA, also die psychologische APA, hat dann darauf gedroht, sie macht ein eigenes Manual und steigt aus. Und um sozusagen die APA, die psychologische APA, nicht zu verlieren, hat man dann gesagt, gut, Kompromiss, wir machen das einfach theoriefrei. Die Frage ist natürlich, mit der ich mich danach beschäftige, ob das überhaupt geht. Also kann man sozusagen eine theoriefreie Klassifikation haben? Und es stellt sich ja auch heraus, dass die Definition einer psychischen Störung im DSM letztendlich dann doch von der Funktionsstörung redet. Und auch in der Funktionsstörung sind schon wieder sehr theoretische Annahmen. Jetzt habe ich mich aber gefragt, was kann man da vielleicht draus ziehen aus diesem Begriff der Funktionsstörung? Ich muss jetzt mal kurz... Also ICD-10-Definition sagt nochmal, Störung, klinisch erkennbarer Komplex von Symptomen oder Verhaltensauffälligkeiten, die immer mit Belastung oder Beeinträchtigung von Funktionen verbunden sind. Da sieht man also schon so richtig, atheoretisch ist das alles nicht, auch ethologisch nicht. Es verweist ja zumindest mal auf eine Art Organismus-Umwelt-Inkompatibilität, also auf ein Problem, auf einen Lebenskonflikt des Individuums mit seiner Umwelt. Und Grundlage dafür sind ja in gewisser Weise Verhaltenssymptome. Und das, könnte man sagen, sind ja immer in menschliches, in das alltägliche Handeln eingebettet. Deswegen, ich lese das mal kurz vor. Also abschließend lässt sich festhalten, dass der Begriff der psychischen Störung auf einer Deskription beobachtbarer Verhaltenssymptome beruht, welchen theoretisch eine für die Person problematisch gewordene Beziehung zwischen dem Individuum und seiner Lebenswelt zugrunde liegt, die der Begriff der Funktionsstörung zum Ausdruck bringt. Bezieht sich die Frage nach Ursachen auf den Gegenstand bestimmter depressionsspezifischer Verhaltensformen, so geht es der Ethologiefrage um die Erklärung oder um das Verstehen menschlichen Handelns. Genau, das ist das Ende des zweiten Kapitels. Und was dann passiert, bin ich endlich auch in der Zeit. Genau. Ups, okay. Genau, dann habe ich mich gefragt, gut, wenn es sich also auf menschlichen Handelns bezieht, dann ist natürlich die Frage, wie ein derartig für die Person subjektiv problematisch gewordenes Handeln im Prinzip begrifflich adäquat gefasst werden kann. Immer unter der Voraussetzung, dass Begriffe eben, dass Begriffe im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess eine sehr wichtige Rolle spielen und dass sie in gewisser Weise gegenstandsadäquat sein müssen. Das ist auch ein Begriff, den es immer in der kritischen Psychologie findet. Ich habe mir dann quasi angeguckt, was meint eigentlich Ethologie, Ursachen, also geht es, wenn es um Ursachen von Handeln geht, und bin dann auf die Debatte von Erklären und Verstehen in den Sozialwissenschaften gestoßen. Da kann ich auch mal ein kurzes Zitat bringen aus einem Buch. Also die Erklärungs-Verstehensdebatte hängt im Kern auch mit anderen Debatten zusammen, wie dem Werturteilsstreit. Und genau, ich sag mal kurz, worum es da geht. Also hier ist so ein Zitat von Gresshoff. Kern dieser Selbstverständigungsdebatten war jeweils die Frage nach der Autonomie der Sozialwissenschaften gegenüber ihrer außer- und innerwissenschaftlichen Umwelt, also vor allen Dingen auch gegenüber den Naturwissenschaften. Sei es durch die Proklamation der Freiheit wissenschaftlicher Forschung von Werturteilen, durch die Verteidigung eines sich von den Naturwissenschaften unterscheidenden methodischen Zugriffs auf ihre Gegenstände oder durch die Behauptung eines sich in Theorie und Methode artikulierenden emanzipatorischen Erkenntnisinteresses, das einer sozialtechnologischen Indienstnahme entgegensteht. In jedem Falle wird die Frage nach der Identität der Sozialwissenschaften aufgeworfen. Genau. Ich weiß nicht, inwiefern euch die Debatte um Erklären und Verstehen bekannt ist. Es war im Prinzip eine Auseinandersetzung zwischen Vertretern insbesondere des Wiener Kreises oder des Neopositivismus, die im Prinzip eine einheitswissenschaftliche Methode für alle Wissenschaften gefordert haben, die also gesagt haben, auch die Sozialwissenschaften und damit auch die Psychologie sollten sich naturwissenschaftlicher Methoden und Erklärungsmodelle bedienen. Demgegenüber stand sozusagen das Verstehen, das so ein bisschen von Deltay kommt, der auch so ein bisschen diese Dichotomie aufgemacht hat. Der meinte, die Natur erklären wir, das Sehen geben, das müssen wir verstehen, quasi. Das ist so ein bisschen diese Dichotomie. Was ich dann gemacht habe, ist die Frage aufzuwerfen, ob quasi innerhalb des deduktiv-nomologischen Modells, was eben so ein naturwissenschaftliches Erklärungsmodell ist, ob sich Handlungen damit erklären lassen, sozusagen, und habe mich da an Hempel abgearbeitet. Der hat eben nicht nur so ein allgemein deduktiven nomologisches Modell aufgestellt, sondern hat auch versucht, das für menschliche Handlungen zu machen. Da stößt man dann auf eine Reihe von Widersprüchen, die ich jetzt nicht irgendwie erläutern werde. Wir wollen nochmal darauf zurückkommen. Das Problem ist also, dass man auf einige Widersprüche gerät, wenn man versucht, es sagt eigentlich das deduktive nomologische Modell allen was das ist. Also die Idee ist quasi, dass man allgemeine Gesetze hat. Also genau, die Frage ist, was heißt es, eine Tatsache zu erklären? Und die Idee ist, man erklärt es dadurch, dass man halt eine Reihe von allgemeinen Gesetzen hat, oder auch nur eins, die universell gelten und dazu einige Antizedenzbedingungen, also Ausgangsbedingungen quasi, die erfüllt sein müssen. Dann sagt man zum Beispiel, wenn dieses Gesetz gilt und die Bedingungen erfüllt sind, dann folgt daraus logisch, man leitet das dann deduktiv logisch ab, die Tatsache E. Und dann hat man das sozusagen erklärt. Und das sollte, wie gesagt, auf menschliche Handlungen so angewendet werden, dass man sowas wie allgemeine Handlungsgesetze hat, dass zum Beispiel ein rational handelnder Mensch Peter, nee, nicht Peter, sondern dass jeder rational handelnde Mensch unter den und den Umständen immer genau so handeln wird. Also das ist halt die Idee, dass man sozusagen universelle, rationale Handlungsgesetze findet, mit denen sich die Wirklichkeit von Handlungen beschreiben lässt. Genau, jetzt war es so, dass also in der Psychologie wird ja so auf Handlungsgründe und Intentionen manchmal gar nicht eingegangen. Hempel allerdings, der ja eben auch eher aus einer naturwissenschaftlichen Richtung kam, der hat das durchaus für notwendig befunden. Und Moment, hat gesagt, genau, wenn man also Heinz die Annahme zuschreibt, dass die Straßen matschig sind, dann ergibt sich daraus die Folgerung, er werde Gummischuhe anziehen. Erst aufgrund geeigneter Annahmen über seine Ziele und seine weiteren Glaubensannahmen, etwa, dass er ausgehen möchte, dass er seine Füße trocken halten möchte, dass er glaubt, dies durch Gummischuhe zu erreichen, dass er nicht zu sehr in Eile ist, um sie anzuziehen und so weiter und so weiter. Genau. Genau, das war seine Idee. Das Problem ist ja nun, wenn man eben ein allgemeines Gesetz dieser Art aufstellt, und es stellt sich natürlich die Frage, was sind denn jetzt alle relevanten Glaubensannahmen und Gründe und so weiter, es gibt noch ein paar mehr Schwierigkeiten, dann hat man aber irgendwann nicht mehr ein Gesetz der Form, jeder rational handelnde Mensch führt in dieser Situation das und das aus, sondern man hat quasi nur noch Person P führt das und das aus. Also man kommt halt, wenn man das wirklich ernst nimmt und immer weiter spezifiziert, und das muss man, dann kommt man irgendwann zu Aussagen, die über den Einzelfall kaum noch hinausgehen. Und das Problem, und das ist dann der nächste Schritt, den ich gemacht habe, ist wohl, dass das eine ganz spezifische Form von Verallgemeinerung ist, die da angestrebt wird. Dass also Einzelhandlungen unter allgemeine Handlungen subsumiert werden sollen. Und jetzt gibt es durch die kritische Psychologie, das ist dann der nächste Abschnitt in der Diplomarbeit, die Möglichkeit, eine andere Form von Verallgemeinerung zu wählen, die sozusagen die Komplexität des Einzelfalls nicht irgendwie unterbricht, also die diese Komplexität beibehält und trotzdem verallgemeinern kann. Und zwar indem man, ich hoffe, ihr kennt euch mit den Grundbegriffen der kritischen Psychologie alle ein bisschen aus. Genau. Indem man nämlich nicht Handlungen verallgemeinert, sondern gesellschaftliche Strukturen und dann sagen kann, dass individuelle Handlungen in gewisser Weise Realisierungen allgemeiner gesellschaftlicher Handlungsmöglichkeiten und Beschränkungen sind. Genau. Da können wir auch nochmal dann zurückkommen, wenn da noch Bedarf besteht. So viel erstmal dazu, weil ich komme jetzt lieber, mache jetzt lieber mal weiter. Ich habe mich dann noch mit dem biopsychosozialen Modell und seinen wissenschaftstheoretischen Grundlagen auseinandergesetzt. Da gibt es so ein paar Texte, die das tun. Also das biopsychosoziale Modell kommt zum Beispiel aus der Systemtheorie auch. Und man muss sagen, dass diese Ausführungen, die da gemacht werden über das biopsychosoziale Modell, wesentlich elaborierter sind und auch wesentlich fundierter sind als das, was letztendlich biopsychosoziales Modell in der Forschungspraxis heißt. Da heißt es ja dann mitunter einfach nur additive Auflistung von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren, was man halt auch in den Lehrbüchern so findet. Und genau, ich komme dann zum letzten Kapitel. Da habe ich mich dann nämlich gefragt, was sind eigentlich charakteristische Problemfelder, die sich daraus ergeben? Oder was sind die Probleme der aktuellen Ethologieforschung? Und habe mir da vor allen Dingen einfach angeguckt, worum es im Diskurs so geht. Erstes Charakteristikum ist ganz klar, dass Konsens ist, dass die Ursache der Depression nicht geklärt ist. Da gibt es dann so ein paar Zitate. Also Holzbohr zum Beispiel sagt 2010, die Ursache der Depression ist bis heute nicht geklärt. Berger sagt 2009, obwohl affektive Erkrankungen in den letzten 30 Jahren im Zentrum der empirisch-psychiatrischen Forschung standen, ist das Wissen um die Ethiopathogenese lückenhaft und so weiter. Genau. Ein weiteres Problem für die aktuelle Depressionsforschung ist, dass auch überall reflektiert wird, das ist die Heterogenität der Erscheinungsform der Depression. Also, dass sich dahinter kein einheitliches Krankheitsbild in diesem Sinne verbirgt. Und dass ja auch ganz unterschiedliche, erstens ganz unterschiedliche Symptomkombinationen haben kann, um sozusagen die Kriterien des DSM zu erfüllen, um diese Diagnose zu bekommen. Also da können sich ganz, ganz unterschiedliche Lebensrealitäten hinter verbergen. Das Problem ist nur, dass die meiste etiologische Depressionsforschung heutzutage quantitativ erfolgt und dass gewissermaßen ja für quantitative Forschung die Homogenisierung dieser Heterogenität, also indem man also sozusagen das Schaffen eines einheitlichen Labels, Depression, das ist ja sozusagen die Voraussetzung überhaupt sowas wie Korrelationsstudien oder Strukturgleichungsmodelle sowas machen zu können. Man muss also quasi etwas eigentlich sehr Heterogenes, also etwas eigentlich sehr Heterogenes homogenisieren. Dann sage ich so ein bisschen, was es für Forschungsansätze gibt. Das werde ich jetzt nicht machen, weil das würde alles sprengen. Jetzt komme ich nochmal zu den Charakteristika der aktuellen Ethologieforschung. Also das mit der Heterogenität habe ich ja bereits angesprochen. Die Forderung, die sich daraus ergibt, dass viele sagen, das ist alles zu heterogen, das ist zu schwammig, was Depression heißt, dass gefordert wird, spezifischere Entitäten zu bilden. Und das soll im DSM-5 zum Beispiel ja so aussehen, dass viele medizinisch orientierte Psychiater fordern, es wieder mehr weniger theoriefrei zu machen, sondern wieder mehr auf Ethologie basierend zu machen, die Definitionen. Und zwar am besten auf sowas wie hirnchemische Prozesse oder hirnphysiologische Auffälligkeiten, also dass man wirklich spezifische Entitäten hat, indem man sie sozusagen rückkoppelt an bestimmte Neurotransmitter oder sowas. Und ob das funktionieren kann, ist die Frage. Ein Psychiater, Kendler, ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt, ist ein sehr bekannter amerikanischer Psychiater, der unter anderem auch philosophische und wissenschaftstheoretische Texte schreibt, der hat gesagt, diese Forderung der medizinisch orientierten Psychiater, das nennt sich also Hard Medical Model, also zurück zu einem sehr, sehr stark medizinisch geprägten Krankheitsbild, um so ein bisschen aus diesem Heterogenitätsproblem rauszukommen, dass das ja bedeuten würde, dass man quasi eine ganz bestimmte Form von Forschung, nämlich zum Beispiel die genetische Forschung oder die neurowissenschaftliche Forschung, dass man die privilegiert. Und das wäre ja zumindest mal zu rechtfertigen. Nochmal ein ganz kurzer Exkurs. Es würde also bedeuten, wenn man jetzt zum Beispiel versucht, die Depressionen anhand irgendwelcher Hirnprozesse ethologisch zu definieren, würde es bedeuten, dass man eine bestimmte Erklärungsebene privilegiert. Eine Erklärungsebene ist in gewisser Weise sowas wie eine bestimmte Art, methodisch und begrifflich auf ein Problem zuzugreifen. Also eine Forschungsperspektive, könnte man sagen. Also die Hirnwissenschaft zum Beispiel guckt sich ja eben die Depressionen unter einer ganz bestimmten Perspektive an, guckt sich halt zum Beispiel Hirnprozesse an. Wenn ich jetzt soziologisch das betrachten würde, würde ich mir vielleicht gesellschaftliche Strukturen angucken. Also hätte ich eine andere Perspektive. Das Problem ist, dass es zwischen Erklärungsebenen sowas wie Emergenz gibt. Also Emergenz heißt, dass auf verschiedenen Erklärungsebenen Phänomene auftauchen, die auf unteren Ebenen nicht da sind. Wieder das Beispiel mit der Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit als gesellschaftliches Problem kann ich zum Beispiel natürlich auf hirnphysiologischer Ebene gar nicht thematisieren. Er kommt jetzt zu dem Schluss, man kann das gar nicht, man kann das nicht rechtfertigen, eine bestimmte Ebene zu privilegieren. Man braucht ganz, ganz viele verschiedene Forschungsanstrengungen, möglichst viele Perspektiven. Weil Depression ist so ein komplexes Feld, da liegen auch die Ursachen auf mehreren Ebenen, wir müssen das alles betrachten. Was natürlich bleibt, ist die Frage der Integrierbarkeit, wie hängt das alles irgendwie zusammen? Was ich dann gemacht habe, und dann komme ich jetzt auch gleich zum Schluss, ist sozusagen sowas wie Kriterien ausarbeiten, mit denen man aktuelle Ansätze in der ethologischen Depressionsforschung nach ihren Erkenntnismöglichkeiten und Grenzen beurteilen kann. Und dann erkläre ich noch kurz, warum das überhaupt sinnvoll ist und bla bla bla. Und dann habe ich mir so einen Artikel von Kendler, der hat halt ein Strukturgleichungsmodell aufgestellt. Das heißt, der hat so verschiedene Variablen erhoben, Social Support oder genetisches Risiko, Stressful Life Events, sowas, also ganz viele, verschiedene. Und hat halt versucht, daraus so ein kausales Modell der Depression zu machen, im Rahmen eines Strukturgleichungsmodells. Und was er damit anstrebt, ist natürlich die verschiedenen Befunde, die es gibt, also die vielen Ergebnisse der Einzelforschung, zum Beispiel der Forschung über Stressful Life Events oder aus der Genetik oder aus der Hirnwissenschaft oder aus der kognitiven Psychologie zu integrieren in ein Modell. Genau, und dann habe ich halt geguckt, inwiefern diese Kausalaussagen, die da getroffen werden sollen, überhaupt getroffen werden können. Und habe dann kurz erklärt, was Strukturgleichungsmodelle sind, was sie machen, wie die funktionieren und was so Probleme dieser Strukturgleichungsmodelle sind hinsichtlich kausaler Aussagen. Genau. Ich würde jetzt einfach nur noch mal kurz... Bin ich jetzt so? Ja, das ist alles, glaube ich, ganz schön viel, was? Zu den Ergebnissen zur Abschlussdiskussion kommen. Genau, das sind so ein paar zusammenfassende Punkte nochmal, was jetzt endlich dabei herausgekommen ist. Also die gegenwärtige etiologische Depressionsforschung ist durch eine Vielzahl unterschiedlicher Erklärungsansätze charakterisiert. Einigkeit besteht darüber, dass die Etiologiefrage nach wie vor ungeklärt ist und dass sowohl die heterogenen Erscheinungsformen innerhalb der Depressionskategorie sowie die theoretische Isolation bzw. Unverbindlichkeit der verfügbaren Ansätze ein Problem darstellen. In der Forschungsmethode lässt sich eine klare Tendenz zu quantitativ-statistischen, quasi-experimentellen Designs ausmachen, die Aussagen über nomologische Wirkzusammenhänge treffen wollen. Genau, was also in der Arbeit dann gemacht wurde, die Grenzen und Möglichkeiten in der Aussagekraft dieser Designs sind exemplarisch aufgewiesen worden. Grenzen ergaben sich, vor allem hinsichtlich der Ausblendung der gesellschaftlich-historischen Dimensionen in den analysierten theoretischen Konstrukten, sowie der Möglichkeit, die angestrebten Aussagen über Wirkzusammenhänge auf Grundlage der Methodik und verwendeten Begrifflichkeit tatsächlich treffen. Nee, ich werde es einfach, ich lese es vielleicht auch einfach gar nicht vor, sondern erzähle es einfach so. Genau, also vielleicht, um nur mal ein Beispiel zu bringen, exemplarisch, also Strukturgleichungsmodelle, da kamen zum Beispiel die Autoren in dem Artikel zu dem Schluss, sie haben ein Modell gefunden, was am besten auf die Daten passt und sagen dann in der Abschlussdiskussion aber, einige der Wirkzusammenhänge könnten auch genau andersrum sein. Also zum Beispiel das niedrige Selbstbewusstsein, nee Quatsch, Parental Loss, also so das Weggehen eines Elternteils in der frühen Kindheit führt zu einem niedrigen Selbstbewusstsein und das sind wiederum Prädiktoren für Depressionen. Jetzt haben sie gesagt, rein statistisch sozusagen oder es wäre noch viel signifikanter, wenn man sagen würde, dass das niedrige Selbstbewusstsein des Kindes zum Verlassen der Eltern führt, also zum Verlassenwerden durch die Eltern führt. Und dann meinen sie halt, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Genau, jetzt ist halt und das ist halt eben genau auch eines der Grundprobleme der Strukturgleichungsmodelle, dass diese Kausalaussagen letztendlich nur getroffen werden können mit entsprechenden theoretischen und begrifflichen Vorüberlegungen. Und auch die ganzen statistischen Annahmen, die gemacht werden, also dass die Modelle richtig spezifiziert sind, dass man zum Beispiel alle unabhängigen Variablen einbezogen hat und so, all das kann man auch nur sicherstellen durch sorgfältige theoretische Fundierung. Also das wird halt innerhalb der Literatur zu Strukturgleichungsmodellen, wird es halt immer ganz klar von den Methodikern ganz klar auf den Punkt gebracht. Und die Frage ist jetzt, warum ist es denn eigentlich unplausibel, dass das niedrige Selbstbewusstsein eines Kindes zum Verlassenwerden durch die Eltern führt. Und es ist ja insofern unplausibel, weil wir sagen würden, okay, uns fallen gute Gründe dafür ein, zum Beispiel, dass wir sagen würden, das Kind hat ein niedriges Selbstbewusstsein, weil es durch die Eltern verlassen wurde, aber dass das umgedreht halt keinen Sinn macht, weil uns keine nachvollziehbaren Handlungsgründe einfallen würden, warum Eltern das Kind verlassen sollten, weil es ein niedriges Selbstbewusstsein hat. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das zieht sich halt so durch, durch diese Methodik. Und man findet da halt immer wieder so Bezüge auf Handlungsgründe und auf Einzelfälle und auf Verstehen, die zwar reflektiert werden, aber, im Prinzip wird nicht der Schritt gemacht, dass gesagt wird, das Forschungsparadigma ist in gewisser Weise fehl am Platz, sondern es wird halt versucht, das Paradigmen inhärent zu lösen, indem halt gesagt wird, gut, wir brauchen einfach noch kompliziertere Forschungsdesigns, wir müssen noch mehr Variablen erheben, wir müssen noch mehr Studien machen und so. Genau. Und das muss aber halt, denke ich, grundsätzlich in zwei Fälle sein werden, ob das funktioniert. Ich würde jetzt, weil das ist einfach alles zu viel, glaube ich, ich würde jetzt einfach gar nicht weiter was sagen und einfach sagen, wir diskutieren jetzt oder wenn es noch Fragen gibt, dann diskutieren wir die oder so. Genau. Ich hätte gerne eine Frage. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen? Ich habe ein bisschen den Faden verloren, was das Ziel deiner Arbeit war. Ja. Also das Ziel war sozusagen, ob sich durch quasi eine wissenschaftstheoretische und philosophische Perspektive auf das Problem der Ursachen der Depression, ob sich da irgendwie Perspektiven ergeben, wie man diese relative Unvermitteltheit und Unintegriertheit der verschiedenen nebeneinander stehenden Forschungsansätze, ob man die, ob sich da Möglichkeiten ergeben, die zu überwinden oder also nicht zu überwinden, sondern erstmal auszuloten, ob die überhaupt potenziell integrierbar sind und was überhaupt für Aussagen innerhalb der zurzeit befindlichen Forschungsdesigns getroffen werden können. Also ob die Kausalaussagen, die dem Anspruch nach getroffen werden sollen, ob die tatsächlich getroffen werden können. Sozusagen, also sowas wie Kriterien erstellen, mit denen man beurteilen kann, mit denen man die Erkenntnismöglichkeiten und Erkenntnisgrenzen vorfindlicher Forschungsdesigns oder Studien beurteilen kann. Also es ging hier um Ethologiemodelle und Forschungsdesigns, also man hängt ja auch zusammen, oder? Genau. Und bei den Ethologiemodellen mehr so, ob es einen gemeinsamen Nenner, sowas wie einen gemeinsamen Nenner gibt, oder? Genau. Ob die selber einen gemeinsamen Nenner haben, sozusagen, also ob man da gewisse Charakteristika ausmachen kann. Und es gibt ja augenscheinlich, es gibt ja so Probleme, die immer wieder angesprochen werden und reflektiert werden. Und dann die Frage sozusagen, ob das, woran das liegt, quasi. Ob es, ja. Also ich finde es sehr verdienstvoll, das einmal aufzudrücken. Es ist mir allesamt, dass wir mit dem Begriff Depression, so wie er verwendet wird, wenig anfangen können. Was denkt sich der kritische Psychologe Thomas nach Beendigung der Arbeit? Wie bist du jetzt demnächst an die Depression oder an den Umstand, dass manche Leute traurig sind und niedergeschlagen sind und passiv sind, drangehen? Also ich glaube nicht, dass der Depressionsbegriff an sich das Problem ist, weil, also da steckt ja ein rationaler Kern hinter. Also dass man sozusagen so eine homogene Kategorie schafft, wie Depression, worunter man ganz viele Fälle subsumiert, das macht ja durchaus Sinn. Also weil augenscheinlich gibt es ja gewisse Gemeinsamkeiten. Die sind, also Leute sind oft niedergeschlagen, haben ähnliche Symptome. Und man könnte natürlich vermuten, dass dahinter ähnliche Mechanismen stecken. Aber das ist halt eine empirisch auf jeden Fall offene Frage. Und wenn man sozusagen diese homogenen Kategorien machen durchaus Sinn, wenn man damit noch was hat, worüber man reden kann, denke ich. Und in gewisser Weise machen auch diese Strukturgleichungsmodelle, und das macht auch alles Sinn. Es muss halt nur der Ausgangspunkt sein, die wirklichen Zusammenhänge darunter aufzuklären, sozusagen. Also man müsste es wahrscheinlich ergänzen eben. Ja. Und ich glaube, man sieht es ja auch im klinischen Alltag so. Also dieses Label Depression wird ja oft benutzt, um einfach dann auch was zu haben, dass man mit der Krankenkasse abrechnen kann, zum Beispiel. Und was dann aber letztendlich passiert, ist, dass den Patienten die Frage gestellt wird, also was hat sie zu uns geführt, was ist los? Also man bezieht sich dann automatisch im klinischen Alltag ja auf die Lebensprobleme und Lebenswelten der Person. Die Frage ist jetzt, wenn man das halt sozusagen im klinischen, also wenn man das da macht und da immer wieder darauf verwiesen wird, warum wird dann sozusagen in der Forschung so derartig daran vorbei geforscht, indem man halt irgendwie diese hochabstrakten, quantitativen Designs macht. Und genau, noch eins anzufügen, also der Kender zum Beispiel, der halt diese Strukturgleichungsmodelle gemacht hat, der hat halt gesagt, zum Beispiel genetisches Risiko von Alkoholabhängigen. Da ist ihm aufgefallen, in der klinischen Praxis, dass Leute, die ein hohes die ein sehr hohes genetisches Risiko, also was man auch mal davon halten will, aber seiner Meinung nach ein sehr hohes genetisches Risiko haben, alkoholabhängig zu werden, dass die quasi sich oft bewusst dafür entscheiden, nicht zu trinken, weil sie eben sich dieses Risikos bewusst sind. Und das ist ja genauso, also da kann man ja sehr gut an die kritische Psychologie anschließen, die sagen würde, die Menschen sind nicht einfach nur bedingt durch zum Beispiel ein genetisches Risiko oder so, sondern sie haben die Möglichkeit, sich bewusst dazu zu verhalten. Und jetzt ist die Frage, warum, wenn er das erkennt, durchaus, dass es sowas gibt, warum schlägt sich das nicht in seinen Forschungsdesigns nieder? Also warum hält er trotzdem daran fest, dass diese quantitativen Methoden, die er verwendet, dass die adäquat sind? Das ist halt, also so ein bisschen die Frage. Aber hat das jetzt die Frage irgendwie beantwortet? Darf ich nochmal etwas ergänzen? Also jetzt gucke ich gar nicht auf den klinischen Alltag, sondern gucke mich selbst an. So, ich bin relativ skeptisch gegenüber allen Begriffen, die diagnostisch sozusagen eine Handlungsanweisung für Fibrose sind und mit den Subjekten eigentlich wenig zu tun haben. Und ich stelle aber fest, weil ich ja nun im Kapitalismus lebe, in einer bestimmten psychiatrischen Sichtweise, dass ich im Extremfall, wenn ich nicht weiter weiß, plötzlich genau zu den Begriffen neige. Also mir geht es ganz schlecht, ich bin traurig und schon stelle ich fest, auch Kurt Bader ist depressiv. Mhm. Und wenn er dann ganz munter ist, ist er dann manisch. Und dann haben wir sozusagen ein bipolares Glück. Und dann kann ich mir sozusagen einordnen in einer Welt, die ich eigentlich grundsätzlich kritisiere. Mhm. Also das heißt, dass in der Alltäglichkeit die Begriffe ganz, ganz wichtig sind, weil sie bestimmte Beschreibung und Vereigenschaftung und Isolation und Hervorhebung und Dramatisierung mit sich bringen, die eigentlich eine ganz andere Ursache haben. So, deswegen meine ich, Depression hin, Depression her mit Forschung, ohne betroffene Subjekte, ohne Subjekte, die sagen, aus den und den Gründen bin ich traurig niedergeschlagen. Und ohne den diagnostischen Begriff geht es gar nicht. Ja. Und es ist jedes Mal wieder neu zu definieren. Also du kannst mit einem sozusagen homogenen Begriff erschlägst du die Leute. Die rennen dann sozusagen als leere Zombies rum, denen du ein Etikett als Profi oder als Psychologe oder als Psychiater das Etikett Depression anhängst und das Widersprüchliche ist, dass die selbst auch froh sind, weil ich bin ja auch froh. Ich gehe zum Arzt und sage, mir geht es schlecht und er sagt, ist doch völlig klar, sie haben das und das. Ja, ist entlassen, ja, klar. Ja. Ja. Ja, also, um diesen Widerspruch herauszuarbeiten, finde ich total wichtig. Genau, ja, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man das als Widerspruch erkennt und dass es da jetzt keine einfache Lösung für und das ist, ja. Gibt es eigentlich eine der Hirnforschung immanente Rechtfertigungsgrundlage dafür, ein Hard Medical Model zu privilegieren? Können die sozusagen einheitliche biochemische Phänomene beschreiben oder so? Oder ist das so eine total willkürliche Hegemonie? Wie kommt das zustande? Nee, also die Ergebnisse da sind ziemlich widersprüchlich. Also es konnte nichts über lange Zeit, also man hat das, was man gehofft hat zu finden, noch nicht gefunden. Auf jeden Fall. Also dann will ich nicht widersprechen. Okay. Also es gibt jetzt ein neues Buch, das ich besorgt habe, das eine Forschung innerhalb des Forschungsstrangs ortomolekulare Psychiatrie, das heißt Therapie mit Stoffen, die der Körper selber produziert und hat, also Vitamine, Mineralien, Fettsäuren, Aminosäuren. Die Forschungsrichtung ist natürlich sozusagen völlig unpopulär, weil sie nicht von der Pharmaindustrie finanziert wird. Gibt es seit vielen Jahrzehnten. Und ein Forscher hat eben herausgefunden, dass es verschiedene Typen an Depressionen gibt. Untermethylierung, Kupferüberlastung, Folatmangel und Pyrol. Und noch ein paar andere. Und zum Beispiel der Typ Folatmangel reagiert ganz schlecht auf selektive Serotoninaufhämmer, also die Medikamente, die jetzt Depressionskranken oft gegeben werden und verstärkt da zum Beispiel das Suizidrisiko. Mhm. Okay. Also es gibt schon Erkenntnisse, die noch gar nicht bekannt sind. Die sollte man zur Kenntnis nehmen. Ja, okay. Also die Frage wäre natürlich, also was man ja zumindest mal fragen könnte, also nehmen wir an, das würde so sein und das würde so funktionieren, dann wäre ja die Frage, okay, diese Person hat ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie eine Lebensgeschichte und möglicherweise lassen sich ja auch da irgendwie Ursachen für seine Niedergeschlagenheit finden. Und vielleicht wirkt auch dann so ein spezieller, also dass diese Medikamente wirken, manchmal, manchmal nicht, aber manchmal wirken sie auch. Das sieht man ja. Ist die Frage, kann man ja trotzdem noch fragen, könnte man nicht mit einer Lösung der lebensweltlichen Konflikte zum Beispiel, die zu Depressionen geführt haben, könnte man damit nicht Ähnliches erreichen? Und also durch die Änderung der Lebenswelt die Biochemie ändern. Würdest du das auch einem Diabeteskranken raten? Ja, das ist auch. Naja, das ist halt genau, das ist halt jetzt, ja, das ist jetzt halt die Frage, ob das ein guter Vergleich ist. Also genau, das ist die Frage, weil ich denke, auch mit der Hirnforschung, sogar wenn die Hirnforschung irgendwann so weit kommt, dass sie zeigt, bei, was jetzt in DSM Depression heißt, gibt es bestimmte, also die erkennt man. Wenn man die in den MRI-Scan legt, dann erkennt man da bestimmte Patterns, bestimmte Strukturen, die Nicht-Depressive nicht haben. Aber sogar wenn es so wäre, es ist ja nicht so, aber sogar wenn es so wäre, das ist der Traum, wo die Hirnforscher hinwollen. So, okay. Aber dann ist noch die Frage, was sieht man dann? Sieht man die Ursache der Depression oder sieht man den neurologischen Niederschlag eines traurigen Lebens? Ja. Und das ist die Frage, auf die es ankommt, denke ich. Entschuldigung. Ich würde gerne nochmal auf das Diabetes-Beispiel zurückkommen, weil ich finde, dass es gibt ja verschiedene Formen von Diabetes und da spielt bei bestimmten Formen durchaus die Lebenswirklichkeit eine ganz große Rolle. Die besteht aus Ernährung, aus viel Zuckerzufuhr und zusätzlich ist es noch so, dass in letzter Zeit die Werte, ab denen man halt Insulin spritzen soll, von der Pharmaindustrie gedrückt werden soll. Also auch da könnte man sich die Lebenswirklichkeit anschauen, durch eine bewusste Ernährung kann man tatsächlich ganz viel machen und natürlich auch nach den Gründen fragen, warum eben ein ganz besonderes Nicht-Bewegungsmodell oder Ernährungsmodell so interessant ist. Also auch da kann man sich nicht nur auf das Diabetes ist gleich Insulin, auch das ist. Man könnte sich auch fragen, wenn es an einem gewissen Art von Lebensstil auch hängt, warum ist die Person zum Beispiel, warum ist sie in diesem Lebensstil drin, warum hat sie vielleicht keine Zeit, sich zu bewegen oder weiß ich was, vielleicht 40 Stunden arbeiten muss oder keine Ahnung. Genau. Also, du wirst dort auch therapiert, also es gibt Schulungen und wird dort ganz genau drauf geschaut, wie man auch noch aus dem Medikamenten positiv darauf wirken kann. Also ich bin jetzt gerade in dem Fall drin, genau. Und wurde da so rangeführt und man kann ganz viel machen mit anderen Sachen. Okay. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du es am Anfang gesagt. Du hast das Ganze ja sozusagen eher methodenkritisch und wissenschaftstheoretisch angeguckt. Und ich weiß, wahrscheinlich bist du auch das sozusagen auf der Ebene diskutieren. Mir fällt es nur gerade schwierig, da sozusagen das nicht aufmachen zu wollen, weil ich finde grundsätzlich die Diagnostizierung fragwürdig, was psychiatrische Diagnosen angeht. Und ich finde, es ist nicht vergleichbar, ob jemand Diabetes hat oder eine Depression oder angeblich eine Psychose, weil jemand mit Diabetes wird nicht zwangseingewiesen, angeschlossen, fixiert und unter Umständen zwangsgespritzt, wenn er sein Insulin nicht nimmt. Ja. Deswegen finde ich es eigentlich ein gutes Beispiel zu sagen, das ist ein Unterschied. Und ich meine, es ist ja vielleicht banal, aber die Frage ist insofern vielleicht, wie du es auch versucht hast, kritisch-psychologisch nach Gründen zu gucken, warum es jemand schlecht geht und sich zu sagen, okay, wenn sozusagen Lebensumstände nicht mal ebenso verändert werden können, weil sie im größeren Ganzen stattfinden und unter Verhältnissen, die einfach dazu führen, dass Menschen niedergeschlagen sein müssen, dann ist es ein einfaches, also zum einen die Entlastung der Person selber, also zu sagen, ich muss nichts ändern und auch die Entlastung für die anderen zu sagen, muss ich nichts ändern, die hat eine Depression, ob ich die heute prügel oder nicht, die hat einfach eine Depression und ist deswegen niedergeschlagen. Also ich finde, es ist einfach ein ganz weites Feld oder auch die Frage, wer diese Forschung halt bezahlt, also sowohl Psychopharmakaforschung als auch Hirnforschungsstudien. Ich meine, ich glaube, Professor Meyers hat sich damit, glaube ich, viel beschäftigt, nicht nur so grundsätzlich, was mir noch einfällt dazu, haben wir darauf verwiesen, dass gerade psychiatrisch, aber auch psychologisch Erkenntnisse aus der Hirnforschung auf einer ganz oberflächlichen Art und Weise letztendlich interpretiert werden. Also ganz anders als die Leute, die dann tatsächlich mit dieser Forschung beschäftigt sind, die sich davon wirklich distanzieren, was da gemutmaßt wird. Also so Sachen wie FMRT oder so. Also da sagen auch RadiologInnen zu, dass es sehr, sehr fragwürdig ist, was da dann gemutmaßt wird, wenn irgendwas aufleuchtet bei irgendwelchen Tätigkeiten. Also deswegen ist es ein Wahnsinnsfeld und es gibt auch gute Arbeiten zu ADS und ADH, wo also wirklich klar wird, was da sozusagen gedeckelt wird mit, nämlich eben Zustände, unter denen Menschen abdrehen und eine Vereinfachung bei Diagnosen, die eben zu ganz großen Gefahren führt. Und ja, ich glaube, das ist also wichtig sozusagen, das nochmal methodenkritisch anzugucken, klar, aber es ist einfach nochmal ein größeres Feld, also wo ich meine Haltung ist zu sagen, dass es grundsätzlich eine ganz große Infragestellung von Diagnosen geben sollte. Nochmal über den. Ich hatte auch einen ganz kleinen Absatz in der Diplomarbeit drin über, also beim Thema Begriffe und Wirklichkeiten so, über die Charakteristika sozialwissenschaftlicher Gegenstände. Also genau, dass es halt ja ein Unterschied ist, ob man jetzt irgendwie Atome oder sowas kategorisiert oder Menschen und weil eben die Gegenstände nicht unabhängig von den Kategorien sind, in denen man sie beschreibt, sozusagen Gegenstände. Also klar. Also jetzt, ich weiß nicht, bei Depressionen, wie du das, was es da zum Beispiel für Forschung jetzt auf einer anderen Ebene gibt, aber bei ADS, ADH zum Beispiel, dass die Kinder, wenn sie in sogenannte freien Schulen kommen, also kein geschützter Begriff, kommen, dass sie in dem Moment, wo sie rumlaufen dürfen und wo sie nicht diesem wahnsinnigen Druck, Selektionsdruck ausgesetzt sind, dass sozusagen das, was als ADS, ADH auch super heterogen, super widersprüchlich klassifiziert wird, einfach nicht mehr sichtbar ist. So, und das, das wird wahrscheinlich, ist die Frage halt, inwiefern sowas bei Depressionen das viel schwieriger ist, sozusagen das jetzt festzumachen, zum Beispiel an einem Ort wie Schule, sich sowas anzugucken, aber ich glaube schon, dass das große Unterschiede macht und alternative Projekte wie Beckler-Preußer etc. zeigen sowas. Also das ist nicht hirnorganisch. Und noch eine Frage, gibt es ein Modell, ein psychologisches Modell psychische Störungen? Es gibt so ein paar Texte, oh Gott. Also ich glaube Ole Dreyer hat was dazu geschrieben, 1990, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht mehr. Von Vanessa Lux auf jeden Fall, die in ihrer Diplomarbeit mit Depressionen was kritisch psychologischer und Hirnforschungssicht beschäftigt. Aber die findet man auch. Okay. So, ja. Also ich wollte das Fass noch einmal aufmachen zu den anderen Steinen. Also man kann, glaube ich, oder sollte Depressionen nicht diskutieren ohne Gesellschaftstheorie und ohne Bezug zur Ökonomie. Also dazu ein Beispiel. Johnson & Johnson, einer der größten, weltweit größten Medizinhersteller, hat eine Tochterfirma, die Tochterfirma hat noch extra mehrere Tochterfirmen sehr schön verschachtelt und dann wird in Niedersachsen zwischen der AOK und den Medizinherstellern ein Vertrag abgeschlossen zur Betreuung von Schizophrenikern. Das heißt, diejenigen, die Haldol herstellen, machen die Betreuung der Kranken und sichern der AOK, deswegen ist die draufgestiegen, zu, dass es billiger ist als. Klar, Verabreichung von Haldol, möglicherweise in Form von Depotspritzen, ist erheblich billiger als Gesprächstherapien, als Auseinandersetzungen, als Spaziergänge, als Handlungszusammenhänge. So, ausgewählt Schizophrenie-Kranke, weil die ausdrücklich keine gesellschaftliche Lobby haben. Jeder hat Angst darüber. So, der nächste Schritt sind diejenigen, die Depressionen haben. Und da ist das Feld, das ökonomische Feld, viel größer. Also es ist anzunehmen, dass Johnson & Johnson oder auch andere weltweiten Firmen sich zusammentun mit den über ganz verschachtelte ökonomische und administrative Zwänge dann Verträge mit den Krankenkassen abschließen und dann diejenigen, die Antidepressiva herstellen, natürlich diejenigen sind, die die Betreuung und Begleitung von Depressionskranken oder Leuten, die niedergeschlagen sind, übernehmen. Das steht in den nächsten 10 Jahren an. Deswegen Vorsicht. Ne? Und deswegen kann man zur sehr verdienstvolle Sache, die du gemacht hast, nicht allein methodologisch sehen, sondern man muss wirklich den gesellschaftlichen, ökonomischen Gesamtzusammenhang sehen. Und der Rollback in der Psychiatrie ist deutlich in den letzten 5 Jahren. Ich habe solche Dinge auch drin, ich habe das jetzt noch nicht erzählt. Also ja, gerade bei nur ergänzend zu dir. Nee, aber es ist richtig super. Danke. Genau. Jo. Ich wollte noch also eine neue Frage aufmachen, wenn jemand möchte, jetzt dazu was sagen. Und zwar wollte ich fragen, du hattest gesagt, dass du Kriterien herausgearbeitet hattest, um halt Erklärungsansätze für Depressionen irgendwie ja hinsichtlich ihrer Nützlichkeit oder so einzuordnen. Ich wollte fragen, welche Kriterien das sind und wie du auf die gekommen bist, ob du das nochmal sagen könntest. Also mich würde das interessieren. Ja, genau, also Kriterien, genau, sind halt eher so aus den vorhergehenden Erläuterungen so Anhaltspunkte. Also vielleicht kann man es eher als Anhaltspunkte bezeichnen. Es ist also auf der einen Seite ist es das, was ich gesagt habe zur Gegenstandsadäquatheit von Begriffen sozusagen, ob die in gewisser Weise, ob klar ist, was sie fassen sollen und ob sie dafür adäquat sind. Oh Gott, ja, aber dann halt die Frage zum Beispiel, ob gesellschaftlich-historische Dimensionen berücksichtigt sind zum Beispiel und dann in den Modellen inhärent halt die Frage, ob die Aussagen, die sie treffen wollen, also was jetzt zum Beispiel Kausalaussagen gibt, ob das überhaupt quasi jetzt unabhängig davon, was man allgemein davon hält, aber ob diese Aussagen wirklich getroffen werden können. Also mehr noch sozusagen an dem, also innerhalb dieser Modelle sozusagen. Ja, kann ich. Ansonsten müsste ich da jetzt auch nochmal genau nachgucken. Genau, also die. Genau, es geht also grundsätzlich dann in der Auseinandersetzung einmal um den Gegenstand der Erklärung und wie der gefasst ist und so weiter. Dann um die Verknüpfung von verschiedenen theoretischen Konstrukten, die halt operationalisiert worden sind. Und dann natürlich auch um die Form der Verallgemeinerung vor allen Dingen, also auch der Aussagen. Also wenn jetzt, genau, weil es werden ja Wirkaussagen über viele Personen weg zum Beispiel getroffen und das funktioniert zum Beispiel auch nicht so richtig. Aber das würde jetzt, glaube ich, vielleicht zu krass reingehen. Ich nicht das jetzt. Nee, also ja, ich könnte das nochmal machen, aber ansonsten können wir, also wenn jetzt noch andere Diskussionssachen sind, können wir auch das machen. Hast du die Kriterien an einem Beispiel mal eben so durchgegangen, sozusagen, an einem Modell oder? Ja, genau, an dem von an dem Depression Model for Men oder Man in von Candler 2006. Der hat das gleiche auch für Frauen gemacht. Ist auch schon mal interessant. Also, genau. Und darin habe ich das so ein bisschen abgearbeitet, dann quasi. Genau. Aber das ist doch zum Beispiel ein durchaus interessanter Punkt. Also, so, das ist ja bei Depressionen, also ich kenne mich da nicht total aus, aber es gibt ja zum Beispiel eine höhere, also Frauen, die verheiratet sind, da liegt die, auf jeden Fall die Depressionsrate höher. Als bei unverheirateten Frauen, beziehungsweise auch also bei Männern, ist sozusagen eher ein Schutz vor Depressionen, während es bei Frauen ein Risikofaktor ist, was ja zum Beispiel jetzt auch so eine ungenetische Erklärung oder also so, wo man ja zumindest mal fragen könnte, woher kommt denn das? Oder was ist eigentlich Institution eher Kleinfamilie in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, die dazu führt, dass Frauen darin eher depressiv werden als Männer? Und dann, weil mir das vorhin auch so ein bisschen bei dir so ein bisschen durcheinander gewürfelt klären und dann muss man hier ein bisschen und da ein bisschen und dann kann man da nochmal gucken und jetzt zum Beispiel mit der Frage Parental Loss oder so, ja, wenn das jetzt zum Beispiel für Frauen in der Ehe eher depressionsfördernd ist, dann könnte das ja für die vielleicht Sinn machen, sich zu trennen, was dann wiederum bei den Kindern das Depressionsrisiko nach oben schnellen lässt. Genau, oder die sind sowieso genetisch schon vorbelastet und deswegen sollten die Frauen lieber die Depressionen weiter mitnehmen, weil dann kriegen es die Kinder wenigstens nicht auch noch oder so. Also ich finde, so ganz zu sagen, na, Hauptsache man guckt hier und hier und hier und hier und hier. Ich weiß nicht, ob du das so geschrieben hast, aber es klang, finde ich, für mich klang es ein bisschen so, als wenn man sozusagen, wenn man alle Faktoren berücksichtigt dann, und ich glaube, dass es nicht funktioniert, weil ich wirklich finde, dass die Frage sozusagen, was bedeutet psychisches Leiden in dieser Gesellschaft, dass man die wahrscheinlich auch nicht gefasst kriegt, also das ist wahrscheinlich nicht so ein Modell, also ich glaube nicht, dass es so ein Modell geben wird, irgendwie, mit dem man das erklären kann und all diese Faktoren irgendwie damit reinbekommt. Also ich weiß nicht, ob du jetzt so eher so ein Kritikmodell hast, dass man einfach damit bei den anderen immer sagen kann, das fehlt. Oder Oder vielleicht habe ich das jetzt falsch verstanden, was deine Idee ist. Es schließt sich so ein bisschen an die Frage an, sozusagen, was ist es, was du da entwickelt hast, also so als wäre es ja global. Ich habe es auch nicht verstanden. Okay. Na, ich, ja. Darf ich mal versuchen? Also, ich habe dich ja vielleicht auch nur, aber diese ganze Methodenkritik ist unheimlich wichtig, weil das ja immer dann irgendwie so ins öffentliche Bewusstsein kommt. Also, ich lebe in Holland und in Holland gibt es zwei Bücher jetzt über diese Hirnforschung, die wirklich absolute Bestseller sind. Und die sind methodisch und argumentativ sehr dünn, aber gut geschrieben, sehr anekdotenhaft. Und aus irgendwelchen Gründen fressen die Leute das wie Zucker. Keine Ahnung warum. Also das ist eine interessante Frage. Warum brauchen wir in dieser Gesellschaft im Moment diese ist ja alles, was mir widerfährt, wo ich so bin, wie ich eigentlich lieber nicht sein will, da sage ich mal, das ist irgendwie, das bin ich nicht, das ist mein Hirn. Und wenn man diese, anderes Beispiel, die Psychologen haben einen großen Trumpf, also eine Partie, eine Schachpartie gegen die Pharmaka-Mafia gewonnen. Und das ist kognitive Verhaltenstherapie. Die haben in den States richtige Forschung, also so wie die Pharmazeuten das auch offiziell machen sollen, also so Double Bind Studien und weiß Gott was, gemacht. Und da kam daraus, dass die kognitive Verhaltenstherapie mindestens so effektiv ist in bestimmten Fällen als die pharmazeutische Therapie. Und demzufolge, das war ein großer Erfolg für die Psychologen, weil dadurch wurden die also auch wieder von allen Kassen und Versicherungen finanziert. Das Elend der Sache ist, dass man es aufzeigen kann, das, was in diesen Forschungen methodologisch passiert, auch nicht stimmt. Weil zum Beispiel die Forschung geht davon aus, dass Leute nur zum Beispiel depressiv sind. In der klinischen Praxis sind die nie nur depressiv, die sind vielleicht auch noch abhängig oder die sind, und auch die Frage Männer, Frauen und so. Das spielt da alles mit, das ist alles homogenisiert und dann ist das meist bizarre, was mir davon beigeblieben ist, dass die, um diese Forschung machen zu können, mussten das Kurzzeittherapien sein. Daher ist jetzt die offiziell anerkannte Therapie eine Kurzzeittherapie, obwohl die Leute, die diese Therapie entwickelt haben, das überhaupt nicht als die meist effiziente Art und Weise, diese Therapie zu betreiben, sehen. Aus inhaltlichen Gründen. Aber, also, lange Rede, kurzer Sinn, die Methodenkritik ist sehr, sehr wichtig, weil man sonst da nie keine Argumente hat. Ja, wir haben immer die guten Argumente, also was weiß ich, also je nachdem, aus diesem theoretischen Zusammenhang oder aus einer psychischen Dings, aber die anderen behaupten, sie hätten die Forschungsergebnisse und die haben sie nicht. Das ist Lug und Trug. Und demzufolge muss man das auch aufzeigen. Es ist schön, dass du das gemacht hast. Ja, ich meine, es ist halt wirklich schwierig, so in der kurzen Zeit irgendwie so ein 120-Seiten-Teil irgendwie zusammenzufassen. Noch eine kurze Frage. Gibt es eigentlich so eine Art, ja, also bei erfolgreichen Therapien im Fall von als depressiv klassifizierten Menschen, gab es da mal Versuche sozusagen während der Diagnose und nach der Therapie so mit Bildgebungsverfahren irgendwelche Unterschiede festzustellen? Ich meine, damit könnte man das ja auch kritisieren. Die Hirnforschung, dass halt sozusagen veränderte neuronale Zustände durchaus durch Gesprächs- oder Verhaltenstherapien herbeigeführt werden können. Ich glaube, sowas wurde gemacht, ja, und ich glaube, es wurde auch gezeigt, dass das also dass man das auch sichtbar, dass es sichtbar, ja, sichtbar wirksam ist. Aber ich weiß, ich, vielleicht weiß da irgendjemand was, also konkret. Ja, aufleuchten irgendwelcher Areale oder irgendwelcher Neurotransmitter im Turnover misst und dass es halt auch nicht funktioniert, weil halt zum Beispiel Psychopharmaka, also dass halt das Serotonin dann wieder hoch ist, das müsste halt theoretisch nach ein paar Tagen sein, aber Psychopharmaka wirken erst nach 2 bis 4 Wochen. Also das ist halt deshalb schon mal, deshalb ist halt die Serotonin-Hypothese halt nicht. Also das war halt ein Grund dafür, sie halt eher wieder abzulegen, wobei das, glaube ich, momentan eine der bestbelegtesten immer noch ist. Also so von daher würde ich sagen, ist es nicht so einfach, dass man jetzt sagen kann, wir sehen im MRT, wie wirksam die Therapie ist. Nee, ich würde das ja von den Aussagen der Patienten abhängig machen. Ob sie sagen, ja, ich fühle mich jetzt besser, weil ja, die Gesprächstherapie hat funktioniert und dann misst man das trotzdem und stellt das dann in Zusammenhang mit Kausalität. Wenn das geht überhaupt, eine Kausalität daherzustellen, das sind ja nur Analogien. Interessant fällt mir jetzt auf an der Diskussion, dass wir, wenn wir diskutieren, dass wir eben auch Depression zum Beispiel nicht ohne Gesellschaft und ohne ökonomische Verhältnisse betrachten sollen, dass wir aber dann, wenn es zum Beispiel erfolgreich ist, also wenn sich der Mensch dann auf einmal wieder besser fühlt, wenn der wieder mehr Freude verspürt zum Beispiel, dass man hier aber dann aufhört, genau wieder diese Veränderung anzuschauen. Was hat sich in diesen Verhältnissen verändert? Hier fängt man dann an, ja, dann hat halt die Gesprächstherapie geholfen oder so. Also hier fängt, hier kehrt man dann quasi wieder in das Kleine zurück, und aber nicht mehr zum Großen. Vorher schauen wir es uns im Großen an, und dann, wenn es aber erfolgreich geht, verlieren wir wieder den Blick zum Ganzen eigentlich. Ja, zu die Frage, was genau, was ist dann erfolgreich, ne? Also ja, gerade das in Bezug auf Anpassung. Wieder Da gibt es so einen total guten Artikel von Heiner Kolb, was ich aber den kennt, Psychotherapie zum Beispiel auch im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Emanzipation und Affirmation. Und da geht es genau um diesen Widerspruch, ne? Also inwiefern, also auf der einen Seite hilft man Menschen und natürlich ist es erfolgreich in dem Sinne, dass es Menschen besser geht, auf der anderen Seite hat man möglicherweise an den Verhältnissen nichts geändert und trägt sogar noch dazu bei, die Verhältnisse zu reproduzieren. Ja, also ja, ne, und Erfolg, glaube ich, kann auch hier nur das Subjekt alleine beurteilen. Also das ist ja auch dann wieder das Problem, wenn es um Erfolg geht, gehe ich dann zwar wieder zum Großen, aber den wirklichen Erfolg kann ja auch wieder nur das Subjekt für sich quasi, wenn eine Veränderung eingetreten ist. Beurteilen. Ich meine, man, wenn man es nur am Subjekt festmacht, dann nimmt man sich vielleicht ein bisschen Kritikschampfung, weil man kann ja, also mal angenommen, man hätte irgendwann extrem effektive Psychopharmaka und noch viel schlimmere Verhältnisse als jetzt und alle würden diese Psychopharmaka kriegen und alle wären total glücklich und total zufrieden. Dann hat man keinen Kritikmaßstab mehr, wenn man sagt, Hauptsache das Subjekt ist glücklich. Also, das muss man natürlich auch irgendwie sehen. Also, das können ja auch alle irgendwie irren. Ja, wobei man aber da gleichsam wieder das Subjekt komplett seiner Kritikfähigkeit entmündigt. Weil ich glaube, Subjekte sind sehr wohl ja auch hellhörig, was gesellschaftliche Verhältnisse betrifft. Ich denke nicht, dass alle ganz blind sind und das ausschalten. Nee, das glaube ich auch nicht. Kannst du den Artikel nochmal sagen von Heiner Kolb? Ja, der heißt, Moment, K, wo ist er denn jetzt? Habe ich den etwa nicht aufgenommen? Oh. Also entweder Kolb oder Kolb? Kolb. Münchner, ach der. K-E. glaube, ich habe den gar nicht in Literatur. Das hast du nicht gemacht, weil Robes das nicht gefallen hätte. Vielleicht. Der macht ihn auch nicht. Nee, ich habe den gar nicht im Literaturverzeichnis. Aber da ist stand mal ein paar Wortmeldungen. K-E-U-P-P. Ja. Heiner, 2009, glaube ich. Psychotherapie in der Postmoderne oder irgendwas. Genau. Genau. Da waren ein paar Worte. Ja, gerade zu dem Beispiel, wenn alle Psychopharmaka nehmen würden und sich dadurch als glücklich ansehen, ich glaube, also das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, das ist jetzt alles ein Laienwissen, aber ich denke, dass man sich selber ja oft mit der Gemeinschaft vergleicht und dann, wenn man sieht, naja, die anderen, die scheinen ja alle ganz glücklich und die nehmen ja auch alle diese Medikamente, die ich auch nehme, also geht es mir auch ganz, also geht es mir auch, dass man dadurch eben schon an dieser Kritikfähigkeit verliert durch diesen Vergleich mit anderen. Und dass dann die Gesellschaft, wie sie eigentlich ist, ob sie jetzt gut oder schlecht ist, dann irgendwie gar keine Rolle mehr spielt. Der totale Verhängniszusammenhang. Wobei ist die soziale Komponente von Depressionen nicht, dass offensichtlich alle anderen, obwohl die Verhältnisse nicht toll sind, einigermaßen klarkommen, nur ich eben nicht. Ja, genau. Also deswegen weiß ich nicht, ob man daraus dann, also nein, das scheint nicht so schlüssig, dass ich daraus, dass die anderen alle klarkommen, dann ziehe ich müsste es auch, sondern ich glaube, es ist ja genau der Punkt, dass die Leute, also dass man an den Verhältnissen leidet und offensichtlich nicht so wie die anderen glücklich sein kann, also zumindest auf der Oberfläche, also man nimmt die anderen ja zumindest als Antrieb stärker oder fröhlicher oder bereit, mehr bereit, sich den Dingen zu stellen war und dass man selber da so rausfällt, macht es ja eigentlich nur noch schlimmer oder schmeißt einen ja immer weiter rein. Also deswegen weiß ich nicht, ob das eine haltbare ist. Nicht direkt auf das ja, aber das ja, genau, aber dass es ja darum geht, was wäre, wenn alle Psychopharmaka nehmen würden, glaube ich immer noch, dass es welche gäbe, die trotzdem noch merken würden, dass es ihnen gerade anders geht. Aber ja, ich glaube auch, dass das problematisch ist. Also zum einen soll es sowas schon gegeben haben. Ich kann das nicht an irgendwelchen Zeiten und irgendwelchen speziellen Kriegen festmachen, aber dass es in Kriegszeiten zum Beispiel Beruhigungsmittel im Trinkwasser gab und solche Sachen. Also es ist jetzt nicht so völlig absurd oder sowas. Auch diese Geschichte von Massenbehandlungen von Kindern mit sogenannten ADS, ADHD mit Ritalin ist ähnlich. Und da ist ja genau das Problem. Also zum einen ist natürlich das Subjekt zu befragen, zum anderen ist die Frage dieser Personalisierung, die läuft, also über die Diagnose, dann ja auch der Punkt, wo sich jemand selbst diese Zuschreibung gibt, also dieses Kind selber sagt, ich bin zwar nicht dumm, was ja auch wichtig ist für die Selbstbeschreibung, aber ich habe dieses ADS, ADHD und jetzt geht es mir besser mit dem Ritalin und das ist natürlich immer eine Wechselwirkung, die dann stattfindet, weil das Kind das von den anderen eben so auch wieder zurückerfährt, ah, jetzt bist du ruhiger und das finden wir ja super, du bist irgendwie angepasst und kritisch-psychologisch wird es halt anders wahrscheinlich, also Holzkamp fasst es, glaube ich, in dem Lernbuch so, dass er sagt, diese Kinder, die zeigen eigentlich Widerstand gegen die Verhältnisse, die sie in der Schule vorfinden, gegen diese Selektionsmechanismen und diesen Normdruck. Und das ist natürlich wiederum eine ganz andere Sichtweise. Aber das hängt eben zusammen. Also sowohl Fremdzuschreibung, Selbstzuschreibung. Ist jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, aber so. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich wollte gerade dazu was sagen, ich glaube, das ist auch so eine ganz praktische Dynamik, die ist ja zwischen dem, was irgendwie sich die Einzelnen manchmal wünschen und dem, was irgendwie in der Wissenschaft gefordert wird, ist. Also weil einmal irgendwie kann ich halt, also kann es für mich entlastend sein, wenn ich dann irgendwie quasi so das biomedizinische Modell nehme und sage, ja gut, meine Depression geht jetzt dran, weil mein Neurotransmitterhaushalt halt irgendwie durcheinander ist und dann fängt es ein bisschen weg von mir, dann ist es nicht, hat es nicht direkt was mit mir zu tun, das ist im Moment eine Entlastung. Und das passt natürlich dem, was irgendwie so in der Forschung passiert, total gut, weil ja eben die quantitative Forschung ja auch maßgeblich auf so einen Kausalzusammenhang gucken will und darauf irgendwie hin ab will und den messen will und so dann eben quasi ja auch die Pharmafirmen mit reinkommen und sagen, ja, die einfache, wenn ich Therapien habe, die einfach einen kausalen Zusammenhang geben, dann kann ich das gut messen, dafür geht das Geld hin, also so, ich finde immer die Dynamik dazwischen ist ganz praktisch, so die sich da ergibt und daran vielleicht auch dieses mit dieser kognitiven Verhaltenstherapie, wenn wir das dann auf Laborbedingungen runterbrechen und das einfach messbar machen können, dann ist auch sowas wie Psychotherapie wieder in Ordnung, aber eben nur dann. Und das widerspricht ja eigentlich auch allem, was in zum Beispiel der Psychotherapie-Prozessforschung auch irgendwie gesagt wird, dass ja irgendwie ja auch ganz viel auf den Therapeuten ankommt, dass eigentlich ja auch die meisten Veränderungen in der Therapie nicht in der Therapie passieren, sondern weil der Mensch ja auch lebt irgendwie. Und was außerhalb der Therapie passiert, ist viel wichtiger. Aber da geht dann wieder, also da wird dann meiner Ansicht nach auch irgendwie offensichtlich nicht wieder hingeforscht, weil das dem widerspricht, was irgendwie einfach und messbar ist und die Dynamik einfach für mich irgendwie, glaube ich, sich gut trägt. Du wolltest doch sagen. Ja, ich habe es generell so. Du hast jetzt am Anfang gemeint, dass Depression also sozusagen ein nicht, also kein klarer Begriff ist, dem was Krankheiten fassen kann für die ganzen verschiedenen Fälle. Jetzt kommen wir hin und sagen, wir haben verschiedene Betrachtungsweisen, verschiedene Perspektiven. Die eine ist unsere Neuroperspektive. Da gab es auch irgendwie generell so die philosophische, literarische, die auch irgendwie probieren, so kulturwissenschaftlich ranzugehen. Also in verschiedenen Möglichkeiten. Jetzt kommen wir wieder hin und sagen, okay, wir haben verschiedene Patienten, die so dieselben Symptome zeigen. Wir nennen mal alle depressiv. Und jetzt probieren wir einheitlich irgendwie zu machen, so eine Art Konkurrenz der Perspektiven. Also wir betrachten sozusagen dasselbe aus verschiedenen, also messen verschiedenen Maßstäben. Und kommen zum Schluss hin und probieren, so idealerweise eine Methode zu finden, also im Idealfall praktisch alle verschiedenen Krankheitsfälle sozusagen, eben Depressionsfälle sozusagen heilen kann. Und ich finde eben da ist auch wieder sozusagen ein bisschen die Probleme, weil es gibt sicherlich bestimmte Fälle, wo die Leute durch die gesellschaftlichen Zustände sozusagen depressiv werden. Andere Leute haben möglicherweise eben ein rein biochemisches Problem, die aber irgendwie vielleicht genetisch immer drauf kommen. Und wenn man das einfach mal jetzt so akzeptiert und probiert, durch so eine Art, diese verschiedenen Perspektiven aufzulösen, so eine Art panoptische Sicht und sagen, okay, wir lösen das jetzt, weil wir jetzt eine tiefe Perspektive gefunden haben, die alles leichter ist, denke ich mal, also ich weiß nicht, ob es sich darauf verschreibt, dass man probiert, eben das zu lösen oder sagt, okay, wir gucken mal, ist das bei dieser Person eben so ein Problem oder so, also ob es nicht auch sein könnte, gerade weil es eben kein geschlossenes Problem ist, dass es jedes Mal eine verschiedene Ursache ist. Also der eine leidet unter gesellschaftlichen Umständen, für den ist es jetzt total doof, den Druck voll zu pumpen, weil es halt irgendwie dann meint, für euch geht es eigentlich ganz gut, ich finde es ja immer noch doof, wie es läuft, aber ich lache da jetzt drüber. Und der andere irgendwie hat natürlich auch immer ein Problem mit seinem Stoffwechsel irgendwie und dann heißt es halt, ja, jetzt irgendwie kommen wir hier zu unserer kritischen Gesellschaftsrunde und wir haben die Verhältnisse, vielleicht geht es ja dann besser. Also ich denke eben, dass man vielleicht auch diese Vielschichtigkeit irgendwie auch akzeptieren könnte und halt eben man sich auch in verschiedenen Betrachtungsweisen noch angeht. Also das war so, was ich für mich als rausgezogen habe, was ist das? Ja. Also, ob es da auch Ansätze gibt oder ob da jetzt alle sozusagen vorgreifen und sagen, die Neurologen, die lösen das Problem jetzt alleine, und zwar alle Fälle von Depressionen. Und ja, genau, also, aber diese Ebene auf Einzelfallebene sozusagen, wo man dann wirklich gucken würde, was ist eigentlich, welche Bedingungen sind relevant für den jeweiligen Fall. Also genau das wird ja dann halt nicht gemacht, wenn man eben einfach sich 1000 Leute nimmt, die Depressionskriterien nimmt und die damit irgendwas korreliert. Keine Ahnung, dann guckt man ja gerade nicht auf die jeweils subjektive Bedeutsamkeit einzelner Bedingungen, sondern dann wischt man ja alle über einen Kamm sozusagen. Ja, wenn er aber schon von subjektiver Bedeutung ist, aber gegen die ist er auch schon. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich würde nur sagen, dass diese Einzelfall betrachten auch ganz, ganz oft einfach die Ressourcen fehlen. Wenn man sich mal anschaut, wie lange die Wartelisten sind, bis jemand dann überhaupt zur Therapie kommt, der wird bis dahin mit Medikamenten irgendwie versorgt und da wird gesagt, ja, das wird jetzt, bis du dann deine Therapie bekommst, zur Überbrückung eingesetzt und dann fühlt er sich unter Umständen dadurch schon besser und verzichtet dann vielleicht auf eine Therapie, was seinen eigentlichen Zustand ja sein Problem nicht löst, wenn er da als Tabletten gegen nimmt und das Problem, was dahinter steckt, ja nicht angreift. Aber ja, Entschuldigung, ich habe ein bisschen. Also ich würde sagen, dass einfach die Ressourcen aufstehen, ja, für Therapie und auch für alles, was da dahinter steckt und da jeden Einzelfall irgendwie so aufzudröseln und dann zu schauen, ja, bei ihm ist das genau hier dran und genau da dran, das ist einfach. Ja, klar. Und deswegen muss man das ja, also deswegen muss man das ja trotzdem ansprechen, sozusagen. Klar, also man kann sich ja, sollte sich ja nicht diesem Machbarkeitsdiskurs sozusagen dann einfach fügen oder sagen, ob etwas effektiv ist oder keine Ahnung. Also ja, man kann es ja nicht ändern. Nee, man kann es ja so lassen. Deswegen also haben wir Hauptsache, wir haben darüber gesprochen. Genau. Das sitzen wir auch hier. Ja, sei mal vorsichtig. Also die Aussage, man kann das nicht ändern. Nein, also ich meine, man kann jetzt nicht auf einmal mehr Ressourcen herbeizaubern. Doch. Also es gibt immer wieder Situationen, wo du das, was bisher nicht möglich war, probieren kannst. Und wenn du dann allein bist, dann kriegst du es auch hin. Obwohl die Resignation groß ist. Also vorweg zu sagen, es ist nichts zu ändern, dann bleiben wir wirklich auf einer Pseudo literarischen Ebene. Dann können wir uns bei Viertel Rotwein oder bei Fünf Gläser Bier lang unterhalten über kritische Psychologie, aber dann hat es sozusagen keinen Ersatzstatus. Ne? Und ich will aus dem Ersatzstatus raus und wie gesagt, kritische Psychologie ist für mich handlungsorientiert. Das heißt, Risiko eingehen mal. Ohne Risiko geht es nicht. Druck aushalten. Und dazu brauchst du sozusagen einen sozialen Hintergrund und dazu brauchst du auch einen damit verbunden eine theoretische Basis und die ist total schwer zu erreichen. Und deswegen ist es auch so schön einfach zu sagen, dann nehmen Sie doch die Medikamente, weil man kann es eben nicht ändern. Ja, aber das ist ja für die Person selber das Problem. Die Klientin, die niemand findet oder niemand haben will, also Leute mit Psychose kriegen sowieso zum Beispiel nie Therapien bewilligt. Das ist ein Problem. Aber es ist natürlich schlimm zu sagen, man kann nichts dran ändern, nur in dem Moment ist es schwer zu sagen, so. Ja, aber das halt zu sehen, das ist was da richtig ist. Ich weiß nicht, du hattest dich, glaube ich, schon ziemlich lange gemeldet, ne? Ja. Und mir scheint nach wie vor so ein ungelöster Widerspruch vorzulegen zwischen dem Beitrag von ihm und die Widerrede, die du gebracht hast. Du sagst, okay, du stimmst ihm zu, man muss sich den Einzelfall genau anschauen, aber dann muss man halt auf die subjektive Bedeutsamkeit der Depression schließen. Und das scheint mir schon so auf der theologischen Ebene schon so eine theoretische Vorentschiedenheit, die halt beispielsweise einer medikamentösen Behandlung eben widerspricht, weil subjektive Bedeutsamkeit Bedeutungen heben immer schon nicht auf eine neurologische Ebene ab, sondern auf einer Ebene der Reflexion, Rationalität, Handlungsgründe etc. Also eine gesellschaftstheoretische, gesellschaftskritische Perspektive. Und die Frage, die sich mir stellt, kann man überhaupt entscheiden, ob eine Depression medikamentös behandelt werden muss? Also sozusagen kann man das unterscheiden, was sozusagen gesellschaftliche Ursachen sind und was Ursachen des Stoffwechsels sind? Oder? Ja. Also ich bin kein Psychologe, ich kenne mich nicht aus, aber ich habe keine Antwort dafür. Genau, das müsste eine Theorie der psychischen Störung aus kritisch-psychologischer Sicht leisten, das Problem darzustellen. Keine Antwort. Bitte? Keine Antwort. Ich kann dir auch keine Antwort drauf geben. Ich störe mich so ein bisschen dran, dass wir zwar so spaßhaft immer über Medikamente und dann geht es allen gut drüber reden und uns vielleicht schon bewusst sind, wie kritisch das ist, aber ich möchte nochmal betonen, so, wenn Leute Medikamente nehmen, dann geht es denen nicht einfach gut, sondern dann gibt es Tausende von Nebenwirkungen, die natürlich nicht so erforscht werden wie andere Sachen, hinter denen die Pharmaindustrie steht. Und das möchte ich ein bisschen drauf hinweisen, dass man das vielleicht nicht immer so lapidar sagen sollte. Wir nehmen das jetzt mal ein bisschen super. Und generell störe ich mich auch ein bisschen dran, dass zwar gesagt wird, es gibt viele Ursachen, aber wir reden trotz, also es gibt viele Ausprägungen, viele Fälle, aber wir reden die ganze Zeit so selbstverständlich von Depressionen. Und verallgemein, also werden dem, glaube ich, nicht so gerecht, wenn wir das so selbstverständlich hinnehmen, dieses Wort. Und das ist eine Diagnose, die bestimmte festgeschriebene Kriterien hat und damit das Netz erfasst eben auch nur, was du so am Anfang meintest. Und ja, man hat dann was, worüber man reden kann, aber ganz viel, über das auch noch geredet werden könnte, wird irgendwie ausgeklammert. Und es mag für Leute ganz gut sein, von sich selbst sagen zu können, ich habe eine Depression und darüber kann ich jetzt reden, aber klammert ganz vieles aus, was ich mir eigentlich angucken könnte an Ursachen und Lebensrealitäten, worüber ich mir dann keine Gedanken mehr machen muss. Ja, aber ich meine, wir sehen ja schon, dass wir, wenn wir jetzt von Depressionen reden, dass wir das ja dann gewissermaßen hoffentlich im Hinterkopf haben. Also ich würde lieber von Krisen oder sonst was sprechen. Gut, ja. Okay. Genau. Dem anknüpfend wäre es für mich interessant, wenn man deine tolle Arbeit nochmal aufräumen würde, vielleicht mit einem anderen Begriff im Zentrum, vielleicht mit einem in der Gesellschaft positiv behafteten Begriff, zum Beispiel nicht Depression, sondern ich mache den umgekehrten Weg. Warum sitzen wir jetzt alle zufrieden oder von mir aus auch glücklich hier? Also, dass man das Ganze, die Arbeit, was du verfasst hast, nochmal einen anderen Begriff ins Zentrum rückt. Und dann wäre es für mich interessant, wie sich die Arbeit dann gestaltet hätte. Ob man dann eben dann, wenn man dann wieder irgendwie zu Depression kommt, wie sich es dann entwickelt hätte. weil eben, wie du schon sagtest, wir reden hier von Depression und der Begriff Depression ist ja negativ behaftet in unserer Gesellschaft. Und da wäre es für mich interessant, ob es solche Studien auch mit anderen Begriffen gibt oder wie das dann ausschaut. Okay. Aber die jetzt ein anderes, einen anderen Phänomenbereich dann auch bezeichnen. Genau. Also dann nicht nur ein anderer Begriff. Wäre es nicht bei dir im Titel, glaube ich, steht Problem. Also, und dass man einfach mal den umgekehrten Weg, ob es hier auch Studien gibt oder ob du für deine Arbeit auch solche Studien auch herangezogen hast, also gegenteilige. Also wo es mehr um Wohlbefinden geht oder so, oder? Ja, also einfach, einfach wie ich weiß jetzt ja, wie ich es wirklich auf den Punkt bin, weil wir reden hier immer nur von Problemen und so weiter, aber wie schaut es aus, wenn ich das Ganze, was du in deiner Arbeit gemacht hast, auch mit einem anderen Begriff versuche. Nicht Depression zum Beispiel, sondern Glück oder ja. Jenny stellt ja ihre Diplomarbeit auch vor an dieser Fan-Uni ja. Zum Thema Glück. Programmhinweis. Ja? Ja, okay. Ich weiß, ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wer sich wie lange schon. Nee, das ist jetzt. Könnt ihr das tun jetzt? Ich glaube, es ist auch gleich Schluss auch. Es ist 11.58 Uhr, ja. Aber da war doch so. Genau, aber ja. Und dann machst du einen Schlusswort. Das Problem ist, glaube ich, nicht die negative Konnotation des Begriffs, sondern dass es eben einen Begriff gibt, der das eben begreift und eben alles subsumiert. Und was wir vorhin auch schon, ich habe so eine Kritik relativ früh jetzt, hier in der Sitzung, dass wir einfach sozusagen uns die Sprache fehlt. Dass selbst wenn wir nicht Depression sagen wollen, sozusagen irgendwie wieder bei diesen Depressionen, also mit diesem ganzen Begriff sozusagen wieder irgendwie in die Gesellschaft irgendwie uns darauf verständigen. Und das wäre eben auch meine Kritik eben. Wenn wir es quantifizieren, sobald wir sagen, wir haben hier Leute mit denselben Symptomen, wir nennen die mal depressiv und machen dann Studien, also einfach quantitative empirische Forschung. Also mein Punkt wäre eben, warum macht man nicht, oder ich weiß, ob es das gibt, weil ich auch kein Psychologe bin, deswegen kommt nicht so aus, aber ob es nicht qualitative empirische Forschung gibt, die praktisch so weitreichend ist, dass man auch aufgrund dieser qualitativen Forschung, also der Erlebnisbericht und ähnlichen, das nicht auch, sag ich mal, irgendwie einfach anders ausdrücken kann und dann dadurch irgendwie auch zu einer neuen Sprache darüber kommen könnte. Weil ich meine, im philosophischen Bereich gibt es ja so ab Schopenhauer, also da könnte man durchaus auch so ein bisschen depressive Züge unterstellen, zumindest den Leuten, die es lesen. Da war es ja auch schick. Ja, und, für manche, ja, das ist ja nicht auf den Liefers nichts, aber dass da eben Kierkegaard eben diese immer wieder Symptome werden da beschrieben, aber werden völlig anders ausgelegt, eben als Grundzustand des Menschen, also das so depressive Züge zum Mensch da überhaupt gehören, das existiert alles. Und eben, da finde ich auch, das ist eine komplett andere Perspektive darauf. Ja. Und Melancholie zum Beispiel, ja. Da gibt es auch eine soziologische Arbeit zu sein. Ja, also das meint eben, dass man irgendwie darüber alles geht, eben, indem man nicht immer quantifiziert und empirisch dann sozusagen vorgeht, aber ich weiß ja nicht genau, wie das aus der Neurowissenschaft, aus dem medizinischen Bereich und so weiter, ob es dann überhaupt noch handhabbar ist oder ob es dann eben nicht mehr, ich sage es mal, erfolgsorientiert genug ist in der Forschung und ob man dann dafür auch noch Geld erstreckt, wenn man sagt, wir reden da jetzt mal viel drüber, vielleicht finden wir nichts, vielleicht finden wir was. Eben halt nicht so zielorientiert sozusagen hervorgeht, aber halt durchaus sich mit dem Problem oder mit der Fragestellung beschäftigt. Okay, dann müssen wir vorne, oder? Ja, ganz kurz nochmal anknüpfend an das, was du gesagt hast. Also natürlich, deswegen habe ich am Anfang auch gefragt, ob du es aufhalten willst, weil das ist natürlich ein wahnsinnig breites Feld und du hast ja sozusagen eher methodisch geguckt, was eben auch total wichtig ist. So. Aber ich würde auch nochmal diese Diagnosenkritik grundsätzlich aufmachen wollen, nur an zwei Beispielen, die total vielleicht obsolet oder banal sind, weil das die meisten kennen. Also das Rosenhan-Experiment werden die meisten kennen, wo halt Studierende von Psychologen in die Psychiatrien geschickt wurden, die vorgegeben haben, sie würden Stimmen hören und so weiter und so fort. Und die wurden dann diagnostiziert und behandelt und dann wurde gesagt von guten Kliniken, sowas wird bei uns nicht vorkommen. Und Rosen hat gesagt, er macht es nochmal und hat es aber nicht nochmal gemacht. Und dann wurden viel mehr Menschen, die dahin kamen, als wirkliche Patientin, als Scheinpatientin abgetan. Ja? Oder anderes Beispiel, Gerd Postel, dieser Postbote, der kurz davor war, zum Chefarzt einer psychiatrischen Klinik zu werden. Also ich finde, das sind eigentlich schon zwei Beispiele von zwei Seiten, wo es für mich überhaupt keine Möglichkeit mehr gibt, über Diagnosen und die Wahrhaftigkeit von Diagnosen zu sprechen. Tut mir leid, ich muss jetzt doch nochmal sagen, ich Und trotzdem habe ich die Schwierigkeit damit, dass es ja Menschen sind, die wirklich an den Verhältnissen leiden. Also so, und dass es nicht einfach nur irgendwie eine Krise ist oder dass es nicht einfach nur irgendwie... Ich sage nicht, dass eine Krise einfach nur ist. Eine Krise. Ja, aber da habe ich wirklich Schwierigkeit noch mit der Praxis, dass es für mich schon einen Unterschied gibt zwischen Leuten, die als manisch diagnostiziert werden und Leuten, die als depressiv werden, also um es jetzt mal wirklich ganz oder aufzumachen. So, also da kommen schon so unterschiedliche Symptombilder zusammen und es hat für die Menschen unterschiedliche Konsequenzen, indem irgendwie, ob sie eben einfach nicht mehr aus dem Haus kommen, ob sie sich nicht motivieren können oder ob das komplette soziale Umfeld denkt, wir müssen hinterher, was macht jeder wieder oder so. Und ob sozusagen das Label, wozu das Labeling dann führt, also was das für Konsequenzen für die Menschen hat, ob das irgendwas Beruhigendes ist oder ob das was Schlechtes ist, weil es zu einer Psychiatrisierung führt oder so, das finde ich, das muss man sich angucken und das muss man nur kritisieren. Aber zu sagen, ach, naja, irgendwie sind das alles extreme Formen menschlichen Verhaltens, so, die wir jetzt aber nicht mehr weiter benennen, ich weiß nicht, ob man damit sozusagen, ob man damit den Leuten gerecht wird oder ob man sie damit nicht auch wieder ein Stück weit alleine lässt. Das darf eben nicht passieren. Naja, aber... Dafür brauchst du aber keine Diagnose. Also so, ich meine, es ist halt die Schwierigkeit und dann kommen wir zur Frage, wie ist unser Gesundheitssystem aufgebaut irgendwie, wie wahrscheinlicher ist es, einfach sagen zu können, mir geht es gerade schlecht, ich will das jetzt hier nicht weiter spezifiziert haben, mir geht es einfach schlecht, wer hilft mir, wer dann zuständig ist, wer dann dafür bezahlt und so, und ob man sich das alles ganz anders vorstellen könnte. Aber ich glaube, so wie es momentan ist, gibt es schon sozusagen so gewisse Überbegriffe, wo sich Leute dann auch eher sozusagen zuzustellen würden, auch wenn man sie selber fragen würde. So. Und damit zu sagen, die sind jetzt total naturalistisch, biologistisch, also die wird es immer so geben und die müssen immer so sein, das würde ich nicht teilen, aber das jetzt völlig aufzulösen in einem, naja, geht halt unnehmbar schlecht. Ich glaube, das hat aber niemand gesagt. Ja. Das Beispiel ging schon so ein bisschen dahin, dass man keine Diagnosen tätigen könnte, sondern dass das so willkürliche Setzungen seien. Das ist aber nicht bedeutet, dass diese Menschen nicht fürchterlich leiden, dass sie nicht glauben, dass die CIA verfolgt sie, dass sie nicht Kabel durchschneiden, dass sie sich nicht umbringen, dass sie sich nicht verletzen. Alles unbenommen, nur das braucht keine psychiatrische Diagnose. Sondern diese Diagnose führt dazu, dass Zwang ausgeübt wird, dass Psychopharmaka gegeben werden, dass diese Menschen nur noch die Hälfte ihrer Lebenserwartung haben, das Doppelte ihres Gewichts, Diabetes entwickeln. Also das ist einfach total absurd. Also es ist ja auch alternative Projekte wie das Weglaufhaus zum Beispiel, die verwenden keine Diagnosen. So, und trotzdem sind da Menschen, die total durchgeknallt sind, die verrückt sind, die Sachen machen, die gefährlich sind, die aggressiv sind gegen sich und andere. Aber ich brauche keine Diagnosen, um bei diesen Menschen zu sein, um zu sagen, hey, dir geht's richtig scheiße und was brauchst du jetzt? Das ist halt der Witz. Es gibt auch gute Beispiele, wo Leute richtig diagnostiziert wurden, entsprechende Therapien bekommen haben und dann rausgegangen sind und gesagt haben, okay, ich komme mit der Welt wieder mit mir klar, mit meiner Umwelt klar, etc. Das ist die Frage von Erfolg, was das bedeutet. Aber vielleicht können wir uns hier ein bisschen Subversivität leisten. Also beispielsweise eine paradoxe Situation, du bist krank und wirst in dieser Gesellschaft sozial isoliert im Krankenhaus. Das ist ein absoluter Widerspruch. Und wir fressen das. Zweiter Aspekt. Jeder von euch ist der Meinung, Prüfungen sind notwendig. Und Prüfer sind notwendig. Also ich rede für die Erfahrung. Es ist kaum jemand, der sagt, Prüfungen sind nicht notwendig. So. Das heißt, also, wir delegieren Entscheidungen über uns an andere. Und das ist dann, solche Selbstverständlichkeiten sind in der Psychiatrie auch so. Also es ist natürlich klar, dass es da bestimmte Erfolgserlebnisse gibt. Aber nicht deswegen, weil es die Diagnostik gibt, sondern obwohl es die Diagnostik gibt. Aber ich kann ja auch nicht in ein Flugzeug fliegen, was ich selbst baue. Ein Flugzeug, ich würde noch differenzieren zwischen Mensch und Flugzeug. Und ich würde an der Stelle auch bitten, lass da mal den Begriff Einzelfall weg und spricht von Menschen. Also vom Einzelfall zu sprechen, ist bereits eine Außenvorposition, die stigmatisieren wird. Es sind keine Einzelfälle, es ist nicht die Psychose, es ist nicht der Blinddarm, sondern es ist Erna, Emil und Karl. Und die sind unverwechselbar. Genau, was die Begriffe angeht, also ich würde dir da total zustimmen. Der Punkt ist nur, wenn man halt auch zum Beispiel so eine Arbeit schreibt oder so, dass man eben an gewissen, wie Klaus Holzkamp das genannt hat, Vorbegrifflichkeiten oder so halt ansetzen muss und auch nicht drum herum kommt, die zu verwenden. Und ich denke, man kann sie verwenden, wenn man halt sich dabei bewusst ist, was man damit alles transportiert. Aber ich meine, das ist ja ein anderer Begriff. Genau. Okay, cool. Dann, wenn jetzt niemand mehr dringend was zu sagen hat, dann können wir beschließen. Schön, dass ihr da wart.